Dick aufgetragen ist bei ihm noch wirklich eine Untertreibung. Er gilt als einer der Vorläufer von dem Fach, in das viele Klassiker der Synthesizer-Musik gewechselt haben. New Age. Der japanische Soundtüftler Kitaro war das mit Heaven and Earth. Hören wir bis zu den Nachrichten noch einen der zurzeit wirklich angesagtesten Produzenten, William Orbit, mit seiner Adaption oder Variation von In a Landscape von John Cale. In der zweiten Stunde gibt es weitere Klassiker der Synthesizer-Musik, besonders deutsche.